Kundgabe 3817. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.7.1946. Gottes Eingriff. Letzte Phase vor dem Ende. Des Lebens Schwere tritt allzu deutlich an euch Menschen heran, als dass ihr daran nicht die Zeit des Endes erkennen könntet. Doch es muss kommen, wie es geschrieben steht, auf das sich erfüllet mein Wort. Unfassbar mag es euch sein, dass ich ein solches Leid zulasse, dass ich nicht eingreife, wo die Lieblosigkeit der Mitmenschen klar zutage tritt. Doch der Kelch muss ausgetrunken werden bis zur Neige. Und einstens werdet ihr es erkennen, dass nur meine Liebe bestimmend war, um euren Seelen zu helfen, die nicht erkennen wollen, welche Stunde für sie geschlagen hat. Es bleibt euch nur noch kurze Zeit bis zum Ende eurer Tage. Und so ihr irdisch geborgen wäret, gingen eure Seelen verloren. Ich aber will sie noch gewinnen für mich und schreite darum nicht eher ein, bis laut Plan von Ewigkeit die Zeit vollendet ist. Und sie neigt sich dem Ende zu, und ich melde mich offensichtlich in kürzester Frist. Ich spreche selbst mit Donnerstimme, noch einmal die Menschen warnend und mahnend und ihnen den Beweis gebend, dass Menschenwille und Menschenmacht zerbricht meinem Willen gegenüber. Ich trete so plötzlich in Erscheinung, dass alle weltlichen Pläne und Maßnahmen zunichte werden im Augenblick. Und auf dieses mein Wort könnet ihr bauen. Und so ihr nur Anstalten treffet, eure Seelen in den Zustand zu setzen, dass ihr den Tag nicht zu fürchten brauchet, da ich mich äußern werde durch die Naturgewalten. Könnet ihr unbesorgt den Tag erwarten. Er wird euch freimachen, so oder so. Er wird andere irdische Verhältnisse mit sich bringen für die Überlebenden oder die Seele befreien von ihrer körperlichen Hülle. Und darum sorget, dass eure Seele wirklich frei werde, indem ihr euch zuvor schon löset von allem, was euch lieb ist auf Erden, indem ihr nur ihrer gedenket und euch also vorbereitet auf ein schnelles leibliches Ende. Bald ist das Maß der Lieblosigkeit voll und ich gebiete Einhalt. Bald werdet ihr vernehmen, dass sich die Völker zu neuem Kampf rüsten, und dann könnet ihr täglich meinen Richterspruch erwarten. Denn dann ist die Zeit erfüllet, die ich bestimmt habe von Ewigkeit. Dann tritt die Erde in die letzte Phase ein vor dem Ende, wo sich die Meinen bewähren müssen, wo sie mich bekennen sollen vor der Welt, wo meine Gnade und meine Kraft offensichtlich in Erscheinung tritt, wo der Satan wüten wird in ärgster Weise und wo ich selbst mitten unter den Meinen sein werde im Geist, um sie hindurchzuführen durch alle Nöte und Gefahren. Und dann kommt das Gericht, das Ende dieser Erde in ihrer jetzigen Form und das Ende unzähliger Menschen, die in weitester Ferne von mir stehen und darum aufs Neue gebannt werden zum Zwecke ihrer einstmaligen Erlösung. Und alles wird kommen, wie ich es gesagt habe, denn mein Wort ist und bleibt Wahrheit bis in alle Ewigkeit. Amen.